Ich schieß dir auf die Füße, es läuft Twisting Shout. In diesem Club kannst du reinkommen, aber nicht mehr raus. Schreib der Text in 10 Minuten, es klingt eher wie 5. Ich verbreite Scheiße über dich, ganz egal ob es stimmt. Hauptsache es stinkt, du bist kein Pimp. Nur weil sich deine Frau wie eine Nutte schminkt. Du bist meine neue Anonauzi-Puppe. Kauf dir mal was Neues zum Ausziehen, Nutte. Baut bitte die Twin Towers wieder auf. Fürs Video reich seh ich sie wieder auf. Sobald die U-Bahn-Tür zu ist, wirst du jeden hier abstechen. Ich brauche kein Messer, du kriegst Seitenstiche beim Rappen. Es gibt nur die Nummer 1 in meinem Team. Kraft, Euro, Tarek, Maxim. Renn um dein Leben, KIZ mit der Schreckschuss. Kommt mit der U-Bahn und geht mit dem Lexus. Du willst dein Kind schützen, also machst du das Radio aus. Wird dir nichts nützen, verriegel die Türen. Amputier ihm die Ohren und vernagel dein Haus. Wir sind hier, um zu siegen. Mit dem Fuß in der Tür und dem Schwanz in der Hand. Ihr passt perfekt in unser Feindbild. Und ab jetzt seid ihr freiwillig. Wir machen Scheiße zu Gold. Ich rappe nicht, ich folge meinem Trieb. Kein Track, das ist der vierminütige Krieg. Ihr ruht euch alle hinter der Bühne beim Catering aus. Ich stehe am Mic und schmeiße Holzfäller-Steaks in die Crowd. Das ist kein Schwanz, das ist ein Meilenstein. Deine Frau liegt an Silvester vor mir, ich feier rein. Egal ob Rucksack oder Platinkette. Alle Crews hängen an unserem Sack, als wäre eine Straßenecke. Langeweile? Reg dich lieber unser Logo auf. Was Ignoranz? Ich bringe einen Rolling raus. KIZ. KIZ! Es ist 2005, Rap bedeutet, dass du dir fürs Video einen Leihwagen nimmst. MCs haben keine Luft, ich schreien gern mein Arabe. Labels sind wie kleine Kinder, sie achten nicht auf die Straße. Wenn ihr Hip-Hops Arschloch auch schon gefickt seht, wartet bis Januar und kauft unser Mixtape. Du willst dein Kind schützen, also machst du das Radio aus. Doch es wird dir nichts nützen. Riegel die Türen, amputier ihm die Ohren und vernagel dein Haus. Wir sind hier, um zu siegen. Mit dem Fuß in der Tür und dem Schwanz in der Hand. Ihr passt perfekt in unser Feindbild. Und ab jetzt seid ihr freiwillig. Deine Eltern hassen dich, siezen dich, wenn sie dich sehen. Das Einzige, was du mir beibringen kannst, ist Kochen und Nähen. Fick eure Szene, ich schlag keine Kinder. Inzwischen rapp ich besser als alte Vorbilder. Ich bin ein Künstler, du mein Werk, wenn wir uns duellieren. Ich komm mit Kissen auf die Beete, um die Schüsse zu dämpfen. Denn ich bin hier, um die Tapete mit deinem Hirn zu verziehen. Würde erleben, wenn wir die Lieblingsband von Charles Manson. Tarek KIZ, gegen Grün allergisch. Du triffst mich und bemerkst, dass die Verfassung nichts mehr wert ist. Ich komm mit Kettensäge, wenn ich euch Würstchen hole. Nach KIZ sind blutige Metzgerschürzenmode. Ich rappe, bis ihr einpackt und die Spitze für uns freimacht. Will ein Maybach, weil mein Ego in kein anderes Auto reinpasst. Mutter, fick, mach dich bereit, denn das Frühjahr wird heiß. Nach böse Enkel stinkt das Land nach verbranntem Fleisch. Du willst dein Kind schützen, also machst du das Radio aus. Wird dir nichts nützen, verriegel die Türen. Amputier ihm die Ohren und vernagel dein Haus. Wir sind hier, um zu siegen. Mit dem Fuß in der Tür und dem Schwanz in der Hand. Ihr passt perfekt in unser Feindbild. Und ab jetzt seid ihr freiwillig. Du willst dein Kind schützen, also machst du das Radio aus. Wird dir nichts nützen, verriegel die Türen. Amputier ihm die Ohren und vernagel dein Haus. Wir sind hier, um zu siegen. Mit dem Fuß in der Tür und dem Schwanz in der Hand. Ihr passt perfekt in unser Feindbild. Und ab jetzt seid ihr freiwillig. Wenn du es magst, bist du cool. Wenn nicht, bist du ein Bastard.